Abschnitt 9 von Biografien der Selbstmörder. Erster Teil von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das seltsame Kleeblatt. Ich habe mein Leben satt, ließ sich in Livland einer der Gäste in einem Weinhause aus. Und wenn ich nur nicht allein zu gehen brauchte, ich ginge. Niemand antwortete ihm, und er verließ die Materie und mengte sich in andere Gespräche. Die Gesellschaft verminderte sich und ging nach und nach ganz auseinander. Zwei davon waren geblieben. Wie der letzte ohne sie fort war, sagten sie zu dem Lebensmüden: »Mein Herr, war das Ihr Ernst, dass Sie aus der Welt gehen wollen?« »Allerdings, meine Herren«, erwiderte er. »Außerdem, dass ich nie eine Unwahrheit sage, pflege ich auch ein gegebenes Wort nie zurückzunehmen.« »Wohl«, sagten jene, »Sie haben Gesellschaft, und wir gehen mit Ihnen.« »Warum das, meine Herren? Ich pflege nichts ohne zureichenden Grund zu tun, noch viel weniger andere in etwas zu bestärken, was keinen zureichenden Grund hat. Wir haben Schulden, die uns drücken, können sie nicht bezahlen, haben keine einzige Aussicht, in der Welt durchzukommen, weil wir zu keinen Spitzbübereien unsere Zuflucht nehmen wollen. Die Leute, die bei unserem Tode zu kurz kommen, haben so viel schon hinlänglich an uns gewonnen.« »Ich habe«, sagte der eine, »in Spar einmal das Glück gehabt, eine große Bank zu sprengen. Gauner nahmen mich gleich in Beschlag, spielten mit mir tete-a-tete. Ich verlor in kurzem alles und ansehnliche Summen auf Wechsel. Die kann ich nicht bezahlen.« »Ich«, sagte der andere, »war in Kriegsdiensten, hatte mich tapfer gehalten, und ein anderer trug den Lohn davon. Ich habe mir Hoffnungen zum Advancement und darauf schon Schulden gemacht. Wie ich am Ziel zu sein glaubte, wurde mir ein junger Baron, der noch kein Pulver gerochen, vorgezogen. Ich quittierte, ohne zu wissen, wozu zu leben. Nachher fiel's mir erst ein. Ich lebte, wie ich konnte, bin viel schuldig, hätte Kredit genug, um noch mehr schuldig zu werden. Allein, ich weiß, ich kann nicht bezahlen. Also will ich lieber aus der Welt gehen, als noch mehrere anzuführen.« »Meine Herren«, sagte der erste Anfänger, »ich muss Sie und Ihren Entschluss bewundern. Könnte ich Ihnen helfen, so wollte ich Ihnen selbst die schöne Tat auszureden suchen. Aber so habe ich gerade noch so viel als zu einem rechtartigen Schmause gehört, den gebe ich Ihnen. Und in der letzten Bottille Wein nehmen wir die Unsterblichkeit zu uns.« »Bravo«, riefen alle, »das ist herrlich.« Der Tag wurde verabredet, festgesetzt. Der Unternehmer besorgte sein Abendessen und ließ auftragen, was nur Gutes zu haben war. Weine aller Art waren nicht gespart, und eine Flasche wurde tüchtig mit Arsenik gewürzt und zurückgesetzt. Mittlerweile, dass diese Veranstaltungen getroffen wurden, stießen die beiden schuldenreichen Kompetenten des Todes auf einen Jüngling, der durch eine fehlgeschlagene Liebe halb schwermütig geworden. Sie trafen ihn in einem Hause der Freude, in dem sie der Wollust ihren letzten Zoll brachten. Er hatte sich auch dahin begeben, um sich für verschmähte Zärtlichkeit schadlos zu halten. Aber er fand Ekel statt froher Stunden, die er suchte. Wie sie sich mit ihm in ein Gespräch einließen, fanden sie ihn nicht ungeschickt und nicht ungeneigt, den vierten Mann in ihrem Zirkel abzugeben. Sie brauchten in dem Zustande, in dem er war, nicht gar zu viel Überredungsgründe. Sie betäubten ihn, er sagte ihnen die Partie zu und ging auch gleich mit ihnen. Man setzte sich bei der Ankunft gleich zur Tafel. Der Unternehmer des Ganzen war äußerst aufgeräumt und artig. Er fing an, eine sehr lange Rede über seinen Entschluss, dies Leben zu verlassen, zu halten. »Ich bin«, sagte er unter anderem, »durch so viel verschiedene Lebensarten durchgegangen, dass ich nicht glaube, dass noch eine übrig ist. Ich habe in allen erfahren, dass der Mensch ein elendes, leidendes Geschöpf ist, dass er für seine eigene Glückseligkeit auf keine andere Art etwas beizutragen vermag, als dadurch, dass er andere glücklich macht. Dies kann der eine auf die eine, der andere auf eine andere Art. Ich, für meine Person, könnte dies auf keine andere Art als durch mein Vermögen. Ich habe hierin getan, was in meinen Kräften stand. Wer mir ziemlich wahrscheinlich bewies, eine Summe könnte sein Glück machen, dem gab ich sie. Natürlich schmolzen meine Gelder dadurch zusammen. Ich bin fertig und sehe nun keine Möglichkeit mehr, einem anderen zu dienen. Mich selbst könnte ich allenfalls mit Arbeit durch die Welt bringen. Aber außerdem, dass mich das entsetzlich genieren würde, so glaube ich gar nicht, dass der Mensch um seiner selbst willen da ist. Der letzte Kandidat fiel hier dem Ältesten in die Rede. Gerade das, mein Herr, ist der Punkt, den ich Ihnen widerstreiten muss. Wäre der Mensch um andere Menschen willen in der Welt, wie Sie zu sagen belieben, und durch ihr Leben wirklich dargetan haben, so müsste ich allerdings noch in der Welt bleiben. Weil ich aber glaube, dass der Mensch nur für sich in der Welt lebt und ich nur für mich gelebt habe und für mich keine Freude mehr am Leben finde, so gehe ich. Darum, mein Freund, erwiderte der Erste, sind die Gedanken der Menschen verschieden und jeder handelt nach den seinigen. Darum muss kein einziger Proselyten machen. Sie sterben nach dem ihren System, ich nach dem meinigen. Es wurde hierauf noch viel von der Richtigkeit des Lebens gesprochen. Es wurden alte und neue Geschichten hervorgesucht, die den Selbstmord verteidigten, wobei der neue Kandidat mehrenteils still und nachdenklich blieb. Wenn zuweilen etwas von den Gründen aufs Tapet kam, was die Nutzbarkeit des Lebens für andere Menschen zum Gegenstande hatte, so widersprach er allemal und behauptete, man sei nicht gebunden, für andere da zu sein. Ja, er wurde noch einige Mal verdrüsslich, wenn ihm die Philosophie des Wirts zu stark und wirksam schien. Man hatte sich ziemlich benebelt, man hatte tausenderlei Dummes und Kluges durcheinander gesprochen. Man war an die vorletzte Flasche gekommen und auf ein glückliches Wiedersehen wurde diese von allen mit Standhaftigkeit und keinem wenigstens merklichen Wanken ausgetrunken. Jetzt hatte der Wirt die letzte. »In dieser, meine Herren«, sprach er, »ruht Unsterblichkeit, der wir bald teilhaftig sein werden. Dies ist die schönste Panazee, die dem Leidenden sein Leid, dem Kranken seine Schmerzen vergessen machen kann. Sie erinnert uns daran, dass wir frei sind, ist dem Sklaven Freiheit, dem Armen Gold, dem unruhigen Ruhe, dem unglücklichen Glück.« Er teilte die Flasche in vier gleiche Teile ein, ergriff hierauf sein Glas und sagte, »Ich gehe ruhig und gern. Ich hatte vom Himmel Reichtum empfangen, um dieser seine Gabe zu verteilen. Das tat ich nach bestem Wissen und Gewissen. Ich wurde in diese Welt gesetzt, um unter den Menschen für sie zu leben. Ich tat's. Ich kann nun nicht mehr für sie leben. Ich nehme meinen Abschied. Ich wähne, ich bin für einen anderen Erdball bestimmt. Ich gedenke des morgenden Tages, denke, es könne irgendwo ein Unglücklicher, die zu mir kommen gewohnt sind, bei mir erscheinen und mich um Hilfe ansprechen, und ich würde verzweifeln, wenn ich sie ihm nicht geben könnte. So hoffe ich, morgen in einer Sphäre zu sein, wo ich wieder wohltun kann.« Er leerte hierauf sein Glas bis auf den letzten Tropfen. Jetzt ergriffen die beiden anderen ihre Gläser. »Wir haben all diese Philosophie nicht nötig«, sagten sie. »Wir sehen morgen der nämlichen Menge von Mahnenden entgegen, die uns heute früh bestürmten und die wir nur mit Mühe von unseren Zimmern brachten. Wir wüssten also nicht, was uns abhalten solle, uns diesem Übel zu entziehen. Wir glaubten an Prädestination, und unsere Bestimmung war's, hier auf dieser Stelle unserem Leben ein Ende zu machen.« Beide leerten das Glas ohne Schaudern. Jetzt war die Reihe an dem vierten Kandidaten. Er hatte das Glas in der Hand und sah durch dasselbe ins Licht. Dann setzte er es wieder. »Sie haben mir die Ehre erwiesen, meine Herren«, fing er an, »mich in Ihre Gesellschaft zu ziehen, und ich danke Ihnen dafür. Sie haben mich mit dem Tode durch Ihre Unterhaltungen bekannter gemacht, als ich vormals mit ihm war. Ich wünschte ihn seit einiger Zeit aus Überdruß des Lebens. Ich sah jetzt ein, dass das ein törichter Wunsch von mir war. Ich hätte mir nicht den Tod, ich hätte mir Standhaftigkeit zum Tode wünschen sollen. Mein Wunsch ist erhört, ich habe von ihnen allen diese seltene Kunst gelernt. Die Gründe, meine Herren, aus denen sie diese Welt verlassen, vermag ich nicht zu tadeln, denn jeder kann nur Richter über sich selbst sein. Aus denselben Gründen verlasse ich aber die Welt nicht. Ich habe Geld genug, um Gutes zu tun. Schuldig bin ich keinem Menschen einen roten Heller. Ich muss also diesen Trank, den Sie Unsterblichkeit zu nennen belieben, und der so schön goldgelb in diesem Pokal scheint, aus anderen Ursachen nehmen. Des Herrn Philosophie dort hatte mich ein wenig irre gemacht, und in der Tat verdiente sie wohl, dass ich mich in meinen Verhältnissen gegen dieselbe ein wenig beschäftigte. Ich hinterlasse ein großes Vermögen und zwei Brüder, die sehr liederlich sind, nicht allein mit Schmerzen auf mein Ableben hoffen, sondern sich auch schon vorgenommen haben, meinen Reichtum tapfer durch ihre Gurgel zu jagen. Jetzt fing das Gift schon bei den dreien zu wirken an. Einer der Schuldenreichen bat ihn mit verzerrtem Gesichte, seiner Rede ein Ende zu machen, weil es ihm sonst schmerzhaft fallen würde, allein nach ihrem Tode übrig zu sein und zu leiden. »Ich habe nur noch wenig Worte übrig, meine Herren«, fuhr er fort. »Ich habe außerdem, was ich Ihnen schon zu sagen die Ehre hatte, noch niemals einen Sterbenden gesehen. Sie verhelfen mir jetzt auch hierzu. Ich muss Ihnen aber sagen, dass die Vorbereitungen zu Ihrem Tode mir gar nicht gefallen. Wenn ich nur mich und einem solchen Anblicke denke, wie ich Sie jetzt sehe, so schaudere ich davor. Ich finde, dass ich ein Tor war, mich auf etwas einzulassen, womit ich noch nicht bekannt war. Ich finde, dass ich mich so schlecht in Ihre Gesellschaft schicke, dass ich Sie um Verzeihung bitten muss, dass ich mich zum vierten Mann ausheischig machte. Ich wünsche Ihnen die glücklichste letzte Reise von dieser Welt und dass Sie dort alle so platziert werden mögen, wie es Ihr eigener Wunsch ist.« Er stand auf und empfahl sich. »Aber«, riefen die beiden, die ihn mitgenommen, ihm zu, »haben Sie nicht bei einem Hundsfott versprochen, mitzugehen?« »Wenn's der Mühe verlohnte, mich noch mit Ihnen zu schlagen, meine Herren«, erwiderte er, »so sollte das geschehen, aber in Ihren Umständen kann ich Ihnen keine Revanche geben.« Sie versuchten, beide noch aufzustehen und ihm nachzugehen, aber vergebens. So verließ er sie. Der Dritte, der dem Tode schon näher gewesen als die beiden, hatte, wie er zu bemerken meinte, durch Nicken seinen Beifall zu erkennen gegeben. Man darf keineswegs an der Wahrheit dieser Geschichte zweifeln. Sie hat sich wirklich zugetragen, und wenn sie schon einen Anstrich vom Komischen hat, so ist sie von einer anderen Seite betrachtet traurig genug. Wehe dem Menschen, mit dem es so weit kommt, dass er gegen das Leben gleichgültig wird. Das ist ein gewisser Beweis, dass er sich nie um den Wert desselben bekümmert hat. Gar nicht von der Zukunft, sondern nur vom Gegenwärtigen zu reden, heißt es allerdings, seine Würde sich selbst geraubt, wenn man glaubt, man sei eine Null in der Schöpfung, da man das edelste Geschöpf derselben ist, wenn man so gelebt hat, dass sich kein Mensch mehr um einen bekümmert. Auch der Erste, der Philosoph, der so gut gewirtschaftet zu haben und mit vielem Rechte zu sterben glaubte, war gewiss äußerst bedauerungswürdig. Ein gutes Herz hat er verschleudert, und das mehr als die Glücksgüter, die ihm der Himmel zufallen lassen. Konnte er nicht eben durch dieses gute Herz andere auf den Weg bringen, Gutes zu tun? Wusste er, wie weit sein Bestimmungskreis sich ausdehnte? Der junge Mensch, der sich vom Untergange gerettet, hatte vorher sehr leichtsinnig über alle Dinge gedacht. Dieser Zufall machte ihn aufmerksam. Er sagte, es stünden ihm bei jeder Handlung die verzerrten Gesichter vor Augen, und er hätte sich seit der Zeit noch nicht entschließen können, etwas zu tun, wovon er auch nur den kleinsten inneren Vorwurf gefühlt. Dies gehe so weit, dass er sich lieber in Gesellschaften lächerlich mache, als verschiedenen Ausschweifungen Gehör gebe. Und wenn wirklich, meinte er, Tote aus den Gräbern aufgestanden wären und ihm gepredigt hätten, so hätte das nicht die Wirkung tun können, die der Anblick der drei Sterbenden gemacht. Er sei nachher oft an Sterbebetten gewesen und habe Menschen an Krankheiten sterben sehen. Aber das sei ein sanfter Tod gewesen. Er finde es äußerst abgeschmackt, dass der Mensch sich der Vorbereitung zum Tode, die die Natur in ihm hervorbringe und ihm denselben dadurch erträglicher mache, entziehen wolle. Ende von Abschnitt 9.